Sechstens, Verbrüderung deutscher Freimaurer mit freimaurerfeindlicher Länder während des Weltkrieges. Nach C. von Dahlens Kalender für Freimaurer 1918 bestanden während des Krieges Feldlogen in Brüssel, Bukarest, Chauny, Kowno, Libau, Lüttich, Katowice, Mitau, Metz, Warschau, Wilna, kurz in allen Orten, in denen reges militärisches Leben herrschte. Vergleiche hierüber die Zirkelkorrespondenz der Großen Landesloge 1917, Seite 219. Schon im Frühjahr 1915 wurde von dem Freimaurer Wilhelm Ohr gemeinsam mit dem der Großen Landesloge angehörenden Freimaurer Witt Hoe in St. Quentin die Feldloge zum aufgehenden Licht an der Somme gegründet. Bruder Wilhelm Ohr war Privatdozent der Geschichte in Frankfurt am Main. Im Felde war er Oberleutnant und Kompanieführer. Ohr gehörte der Loge zum aufgehenden Licht an der Isar in München an. Er war der erste Stuhlmeister der oben genannten Feldloge. Er stand im Anschluss an die Gründung der Feldloge in St. Quentin in regen Verkehr mit französischen Freimaurern. Wilhelm Ohr schrieb während des Krieges das Buch »Der französische Geist und die Freimaurerei«. Er sagt in diesem Buch auf Seite 12 über seinen Verkehr mit französischen Freimaurern während des Krieges: »An der persönlichen Wahrhaftigkeit der Männer, die alles für Verleumdung erklären, was über den politischen Charakter der französischen Freimaurerei gesagt wird, kann nicht gezweifelt werden. Ich habe selbst in letzter Zeit Gelegenheit gehabt, mit französischen Freimaurern in dem von unseren deutschen Truppen besetzten Frankreich alle diese Dinge genau zu besprechen. Sie sind subjektiv durchaus überzeugt, winkelrecht auf der Grundlage der alten Pflichten zu arbeiten, und es sind Männer darunter, die den 33. Grad des Großorients besitzen und die zu den einflussreichsten Würdenträgern und Führern der französischen Logenwelt gehören. Diese Männer kennen nicht nur ihre eigene Lehrart und Bauweise genau, sie sind auch unterrichtet über uns und unsere Idee.« Über seine brüderlichen freimaurerischen Beziehungen zu einem französischen ersten Staatsanwalt berichtet uns Ohr auf Seite 93. »Die Flugschriftenausgabe vom Jahre 1902, die ich selbst, der Güte von Ernst Duvrande in St. Quentin verdanke, dem an dieser Stelle zu danken mir ein Bedürfnis ist. Über die Abgründe hinweg, die uns in der eroberten Stadt trennten, ihn, den ersten Staatsanwalt der Republik, von mir, dem Platzmajor der deutschen Garnison, führten gemeinsame Interessen uns zu stundenlangen Gesprächen zusammen. Vom Schützengraben der Westfront grüße ich ihn mit der Versicherung, dass seine überlegene Figur, die wahrhaft philosophische Heiterkeit seines Geistes, mich mit herzlicher Bewunderung erfüllt hat. Gewidmet ist das Buch dem Freimaurer Witt Hoe, der noch am 22. August 1932 für die höchste Ordensabteilung der Großen Landesloge eine Erklärung an das Landgericht Frankfurt unterzeichnet hat. Über die Gründung der Feldloge berichtet Wilhelm Ohr in der Freimaurerzeitschrift Die Bauhütte vom 17. April 1915 folgendes: »Besonders schwierig war die Begründung der Feldloge wegen des eigentümlichen Verhältnisses zu den französischen Brüdern. Nicht, als ob unsere feldgrauen deutschen Brüder, die sich in St. Quentin zusammenfanden, innere Schwierigkeiten empfunden hätten, mit den Brüdern der beiden französischen Logen in St. Quentin brüderlich zu verkehren. Das war von unserer Seite von Anfang an in herzlich echt maurerischer Weise geschehen. Ja, wir hatten zunächst wiederholt die Freude, deutsche Brüder durch unsere französischen Brüder, denen sie sich zu erkennen gaben, zugeführt zu erhalten. Da sind also die geheimen Erkennungszeichen fleißig angewendet worden. Weiter heißt es: Ein Zweifel bestand nur über die Frage einer eventuellen Beteiligung der französischen Brüder an unseren Arbeiten. Von unserer Seite stand dem nichts im Wege, im Gegenteil. Und so weiter. Über die Übergabe des Tempels heißt es in demselben in der Bauhütte enthaltenen Bericht, also in einer amtlichen freimaurerischen Quelle: Die Übergabe fand unmittelbar vor der Eröffnungsfeier am 14. März statt und gestaltete sich für die wenigen Teilnehmer zu einem Erlebnis von unauslöschlichem Eindruck. Vier weißhaarige französische Brüder geleiteten die Brüderbeamten der neuen Feldloge in einen kleinen halb erhellten Tempel, Justitia et Verite. Hier richtete Bruder C.H., der Altmeister der Loge, einige Worte an die deutschen Brüder. Einfach und voll Würde legte er dar, mit welchen Empfindungen die französischen Brüder uns ihren Tempel öffneten, die wir im Schmuck der deutschen Waffen, Feinde seines Vaterlandes, aber doch versehen mit den teuren Wahrzeichen unseres großen Menschheitsbundes, Einlass begehrten. Vous étiez le plus heureux en ce moment, mes frères. Diese einfachen Worte drangen uns allen ins Herz, und wir glaubten dem ehrwürdigen Brüder in unmittelbarer Empfindung, dass bei allem Schmerz die Übergabe des Tempels an uns gern und in brüderlicher Gesinnung erfolgte, weil es ja die gleiche königliche Kunst sei, die über alle Hindernisse hinweg die Maurer in den Tempeln sammle. Alle Freimaurer nennen die Freimaurerei eine königliche Kunst. Der Stuhlmeister unserer neuen Feldloge, Bruder Wilhelm Ohr, dankte dem ehrwürdigen Redner in bewegten Worten. Er pries die PK, die es möglich machte, solch einen Augenblick zu erleben. Mit Recht werden Marxismus und Kommunismus ausgerottet, weil beides Internationalen sind, die das Volkstum zersetzen, aber auch das internationale Schlinggewächs Freimaurerei muss verschwinden. Es ist so gefährlich, weil es sich oft, insbesondere bei den altpreußischen Großlogen, hinter nationalen und völkischen Phrasen vertarnt. Gelübde und Geheimhaltungspflicht entfremden den Freimaurer dem nicht-freimaurerischen Volksgenossen. Auch die Freimaurerei macht einen Totalitätsanspruch auf den ganzen Menschen geltend, genau wie die römische Kirche. Dem steht nicht im Wege, dass in vollkommen verfreimaurerten Staaten die Leitung des Staates zunächst imperialistische Ziele verfolgt, die scheinbar im Interesse des Volkstums liegen und die sich für einige Jahrzehnte mit den Zielen der Freimaurerei decken können. Deutsche Offiziere und Mannschaften verbrüdern sich hinter der deutschen Front als Freimaurer mit französischen Freimaurern des französischen Großorients. Dabei war damals in allen Zeitungen zu lesen, insbesondere aber in den amtlichen freimaurerischen Schriften, die dem deutschen Freimaurer bekannt sein müssten, dass sich die französische Freimaurerei, ebenso auch einzelne französische Freimaurer, in der Kriegshetze gegen Deutschland in den wüstesten Beschimpfungen alles Deutschen und in der Verbreitung der übelsten Gräuelgeschichten geradezu überschlugen. Und dass insbesondere das deutsche Heer Gegenstand dieser Verleumdungen war.